Es ist 6:03. Das Wetter. Heute ist es anfangs bewölkt, bei zeitweisem Regen. Gegen Mittag klart es zwar auf, aber es muss weiterhin mit Regen gerechnet werden. Bei schwachem Wind aus Süd steigen die Temperaturen bis auf 12 Grad. Und die weiteren Aussichten, es bleibt wechselhaft. Der RTL Verkehrsservice. Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Saarland keine Meldungen. Gute Fahrt. Guten Morgen, Deutschland. Gleich 6:08. Einen schönen guten Morgen wünscht Stefan Ofirowski. Guten Morgen Deutschland heißt diese Sendung. Haben Sie heute schon mal rausgeschaut? Wenn nicht, dann muss ich Sie vorwarnen. Tun Sie es ganz vorsichtig und keinen Schreck bekommen. Und falls Sie dann auch noch vor die Tür treten sollten, vergessen Sie die Gummistiefel nicht. Mehr muss ich ja wohl nicht sagen. Bringen wir ein bisschen Sonne zu Ihnen nach Hause, vielleicht mit dieser Sendung. Ich kann Ihnen verraten, in dieser Stunde noch gibt es etwas zu gewinnen. Vielleicht freuen Sie sich darüber. Hm? Bis später. Special show, just taking time out from the work I do, it's true, thinking only about you, yes I said it, loud and clear, that I'm concentrating on my career, but I need you now, but you're not here, my dear, say have no fear.

Mary Lou. Auch für dich ist es Zeit aufzustehen. Es wird nämlich 6:14 Uhr. Und das hier ist die neue Platte von Tanita T. Karam. Only the ones we love. Oh, you can't say nothing to the pouring rain. And you can't say nothing till there's hope again. Say, oh, my baby, you must never change. For we're only the ones we love. I stood stolen by a pauper's heart. As I've stood stolen where the aching starts. But the way you watched, it's a life apart. For we're only the ones we love. Only, only, you're the only one who could say I could love this way. I could love this way. Oh, you can't get even with this kind of pain. But to see you steady brings a calm again. Say, oh my baby, let them stay the same. For we're only the ones we love. They've seen something which I'll never see. I dreamed something when you fell for me. Yeah, I dreamed something which soars above. For we're only the ones we love. Only the ones we love. Love, love. I get old, but to see you steady brings a flood of gold. Say, oh my baby, I've been taught and told, we're only the ones we love. It's only the ones we love. Love. Um 6 und gleich 17. Falls Sie mit Nachnamen zufällig Riese heißen sollten, dann sollten Sie sich im nächsten Juli, also im Juli 1992, schon mal einen Tag frei nehmen. Warum, das sage ich Ihnen gleich. Verzinken. 20 nach 6, RTL Guten Morgen Deutschland. Die Nachfahren von Adam Riese veranstalten im Juli 1992 ein großes Familientreffen in Annaberg. Das ist im Erzgebirge zum 500. Geburtstag des berühmten Rechenmeisters. Die Zahl der Riese-Nachfahren wird übrigens auf 6000 geschätzt. Also, wenn ich da nochmal genau nachrechnen sollte, 500 Jahre alt wird Adam Riese, die Nachfahren treffen sich, 6000 sind es an der Zahl, dann sind es also pro Jahr wie viele Nachfahren? Sie merken schon, ich werde nächstes Jahr wahrscheinlich nicht dabei sein. Aber vielleicht einer von Supertramp. Ziemlich früh am Morgen, genau 6.24 Uhr, oder nicht? Aha. Hm? Say it or you will move it like. Early Morning, Titel von Aha, um 7:04. Und das hier ist Cyndi Lauper, Titel heißt All Through the Night. All through the night, I'll be awake and I'll be with you. All through the night, this precious time, when time is new. All through the night today, knowing that we feel the same without saying. We have of no past, we won't reach back. Keep with me forward all through the night. And once we start, the need to cleanse and it goes running all through the night. Until it ends, there is no end. All through the night, Stray Cat is crying, so Stray Cat sings back. Das Wetter. Um 6:30 heute Vormittag ist es bewölkt und zeitweise muss mit Regen gerechnet werden. Gegen Mittag klart es sich dann auf. Dennoch bleibt eine hohe Regenwahrscheinlichkeit bestehen. Bei schwachem Wind aus Süd steigen die Temperaturen bis auf 12 Grad und die weiteren Aussichten. Es bleibt wechselhaft. Die aktuellen Werte von heute früh: Köln, Essen, Düsseldorf und Trier 8, Saarbrücken und Luxemburg 7 Grad. Der RTL Verkehrsservice. Nordrhein-Westfalen, Gütersloh, Kreisgebiet, eine Nebelbank mit Sichtweiten unter 50 Meter behindert den Verkehr. Rheinland-Pfalz und Saarland keine Meldungen. Gute Fahrt. Und jetzt die Schlagzeilen. Runder Tisch. Nordirlands Protestanten und Katholiken sprechen zum ersten Mal seit 1969 miteinander. Terror und Bombenhagel sollen beendet werden. Jelzin-Rufe. Tausende demonstrierten gestern Abend für den russischen Parlamentspräsidenten. Jelzin selbst versucht, die streikenden Kumpel zum Einlenken zu bewegen. Aus für den Trabi. Der letzte Leukoplastbomber rollt heute vom Band. Sein Weg führt den Trabant direkt ins Museum. Und mehr dazu in den Themen um 7 Uhr. Das war RTL Aktuell. Es ist Uhr. Ich glaube, so werde ich es heute machen. Hallo Chef, ich bin Stefan Ofiorowski und ich brauche mehr Geld. Das meint auch Neptun. Oder vielleicht ein bisschen mehr so. Hallo Chef, hier ist der völlige Offi. Neptun und ich sind der Ansicht, dass vielleicht ein bisschen mehr Kohle drin wäre oder nicht. Aber so ähnlich, ich werde es noch ein bisschen üben, aber so ähnlich werde ich es heute machen. Das RTL. Fast gepasst, ne? 6:42, das ist Musik, die fröhlich macht, die Tremolos. Und hier kommt My Baby. Hier ist noch etwas, was fröhlich macht. Nach der nächsten Platte spielen wir zusammen ein Schnipselspiel und Sie können gewinnen ein digitales Uhrenradio von Supertech. Wow, zur Verfügung gestellt von Trimedia, dem trierisch guten Fachgeschäft in Trier. Und ich sag Ihnen mal kurz, was dieses Supertech-Uhrenradio so alles kann. Das hat zum Beispiel 2 Displays und 2 Alarmzeiten, können sich um 7 und um 9 nochmal wecken lassen oder sowas. Hat Mittelwellen- und UKW-Wellenbereichsschalter, das heißt, auf Deutsch ist ein Radio drin. Für Mittelwelle und UKW können Sie uns empfangen. 24 Stunden rote LED-Digitalanzeige, Normalzeit, Alarmzeitanzeigen, Kalenderanzeige, Stunde, Tag, Minute, Einstellung, Musik, Summe, Alarm, 2 verschiedene Alarmzeiten einstellbar, Nachwechselsystem, Snooze und Einschlafttimer, Abblendschalter, LED-Alarmanzeigen, Batterieanschluss für Normal und. Das Ganze können Sie gewinnen nach dieser Platte. Thank you. Nachwecksystem und Einschlaftimer, Abblendschalter, LED-Alarmanzeigen, Batterieanschluss für Notstromversorgung und die Stromversorgung, wenn Sie möchten, über 220 Volt. So, das war's jetzt komplett. Also das ist unser Preis heute Morgen. Ein Supertech-Uhrenradio mit zwei Wegzeiten und so. Ich will das jetzt nicht alles nochmal wiederholen. Von Trimedia im trierisch guten Fachgeschäft in der Süderallee in Trier. Und unser Schnipselspiel kennen Sie, wir haben wieder eine kleine Platte ein bisschen zerschnitten und zerhäckselt und haben nur einen ganz kleinen Ausschnitt davon. Und wenn Sie wissen, wie die Platte heißt und wenn Sie wissen, wie der Interpret heißt, dann rufen Sie uns an. 00352 1331, unsere Telefonnummer. Der fünfte Anrufer heute Morgen hat die Chance, mir zu sagen, wie diese Platte heißt. Ja, da haben Sie auch schon gesungen, das mussten wir sehr kurz machen. Aber ich glaube, so schwer kann es nicht sein. Das ist ein Zungenbrecher, dieser Titel. Aber raten Sie selbst. 00352 1331. Selbst auf Wahnsinnspreise gibt es 3%. Ja, wo denn? Du in Koblenz bei Komet, im FMZ an der B9 und in Trier bei Trimedia Südallee 36. Wo? Bei Komet in Koblenz und Trimedia in Trier. Wo denn sonst? Ja, ganz kurz unser Schnipsel heute Morgen am Telefon ist der Patrick aus Hamm, Bockumhövel oder sowas. Hallo Patrick. Hallo. Guten Morgen. Ja, morgen. Was war denn das? Das war UB40, The Way You Do The Things You Do. In astreinem Englisch, The Way You Do The Things You Do, ist gar nicht so einfach, das auszusprechen, oder? Oh ja, es geht. Was machst du, Patrick? Gehst du noch zur Schule? Ja. Musst du gleich los? Ja. Wie stehst du morgens immer auf? Oh ja, mit dem Wecker und... Mit so einem schönen alten, mit so zwei Glocken obendrauf. Das wird. Also das nicht, ist schon Elektronikwecker. Ja, trotzdem, du kannst du jetzt an die Wand werfen, denn jetzt kommt was Tolles auf dich zu, nämlich ein digitales Uhrenradio. Mhm. No? Ich habe dir vorhin schon gesagt, was es alles hat, also zwei Displays und zwei Alarmzeiten und alles mögliche. Nachteil an der Geschichte ist, du wirst nie wieder die Schule verpennen. Okay, wann musst du los? 7:15. Oh, da hast du ja noch ein bisschen Zeit. Mhm. Was machst du denn heute in der Schule? Ach, wir haben Sport, also alles Mögliche. Ja, okay, auf Sport kann man sich doch freuen. Huh? Und morgen ist frei, ist auch nicht so schlecht. Genau. Ja, lässt sich alles ertragen in dieser Woche mit einem Feiertag mittendrin. Gut, also unser Supertech-Radio ist unterwegs für dich, Patrick. Ich wünsche dir viel Vergnügen damit. Danke. Und ja, Radio hören kannst du auch. Morgens mit Musik geweckt werden, ist das was? Ja. Auch besser als irgendwelche Summgeräusche oder so. Mhm. Okay, Patrick, bis bald, viel Spaß in der Schule und tschüss. Tschüss. You gotta smile so bright. You know you could have been a candle. I'm holding you so tight. You know you could have been a handle. The way you swept me off my feet. You know you could have been a boo. And baby, it's just so sweet. You know you could have been some perfume. Well, you could have been anything you wanted to. I can tell you. The way you do the things you do. Alright, the way you do the things you do. As pretty as you are, you know you could have been a flower. Your good looks were amazing. You know you could have been an hour. The way you stole my yard, you know you could have been a crook. And baby, you're so smart. You know you could have been a stupid. I can tell you the way you do the things you do. All right, the way you do the things you do. You make my life so rich. You know you could have been some money. Baby, you're so sweet. You know you could have been some honey. Well, you could have been anything that you wanted to. I can tell you the way you do the things you do. Alright, the way you do the things you do. As pretty as you are, you know you could have been a flower. Your good looks were mending. You know you could have been an hour. Could've been a cool, and baby you're so smart. You know you could've been a schoolboy. Well, you could've been anything that you wanted to. I can tell you the way you do the things you do. 6.53 Uhr, das war unser Schnipsel in voller Länge, UB40 und The Way You Do The Things You Do. Und dafür gibt es für den Patrick ein digitales Uhrenradio, weil er richtig geraten hat. Sie können heute auch noch gewinnen bei uns um 10 vor 2 zum Beispiel in Lifestyle. Gibt es ein Cosa Nostra-Spiel zu gewinnen, ein ganz hartes Ding, so ein Mafia-Spiel. Oder um 20 vor 6 in Sektor des Elters im RTL Feierabend eine Comic-Collection. Das alles heute noch im Laufe des Tages, also mehr Gewinner bei RTL. Es wird 6 Uhr und 54 und das hier sind die Everly Brothers. When I love, I get a feeling like I'm traveling through the sky. In Bente bei Hannover. Und das waren die Themen am Morgen. Es ist 7 Uhr und 5 Minuten. Das Wetter. Heute ist es anfangs noch bewölkt, bei zeitweisem Regen. Gegen Mittag klart es sich dann zwar auf, aber es muss weiterhin mit Regen gerechnet werden. Bei schwachem Wind aus Süd steigen die Temperaturen bis auf 12 Grad. Und die weiteren Aussichten, es bleibt wechselhaft. Der RTL-Verkehrsservice. Nordrhein-Westfalen, A4 von Aachen in Richtung Olpe zwischen Kerpenbuhr und Kreuz Köln-West. 6 Kilometer Stau nach einem Verkehrsunfall. Gütersloh, Kreisgebiet. Eine Nebelbank mit Sichtweiten unter 50 Meter behindert den Verkehr. Fahren Sie bitte vorsichtig. Rheinland-Pfalz und Saarland keine Meldungen. Gute Fahrt. RTL. Guten Morgen, Deutschland. gleich 10 nach 7, RTL Guten Morgen Deutschland heißt diese Sendung. Herzlich willkommen zur zweiten Stunde. Ich heiße Stefan Ofrowski und das hier ist Sting mit seiner immer noch aktuellen Platte, die da heißt All This Time. RTL, guten Morgen Deutschland, 7:14 Uhr. Ein Arzt in Kolumbien hat es zu einem Journalisten gesagt. Viele Menschen hier glauben, sie müssten kein Wasser abkochen. Die Bakterien da drin würden von allein ertrinken. Ein tödlicher Irrtum. Cholera-Bakterien ertrinken nicht. Sie töten massenhaft die Menschen in Lateinamerika. 120 Millionen Menschen seien in Gefahr, das schätzen Fachleute. Die Epidemie, die Ende Januar in Peru ausgebrochen ist, könnte die größte Katastrophe in diesem Jahrhundert sein. Schon die offiziellen Zahlen klingen alarmierend. Peru 1200 Tote bisher und 160.000 Infizierte. Kolumbien 600 Infizierte, Ecuador 800 Infizierte und Brasilien 150 Infizierte, so jedenfalls die offiziellen Zahlen. Am Telefon ist Herbert Grüter von der Aktion Media, einer Organisation, die seit 1964 existiert. Guten Morgen, Herr Grüter. Guten Morgen, Herr Ofiorski. Herr Grüter, Sie verschicken Medikamente in das Cholera-Gebiet in Lateinamerika. Wie hoch schätzen Sie die Zahl der Opfer ein? Ja, Sie haben die Zahlen schon richtig genannt. Offiziell spricht man von 1200 Toten und circa einer Viertelmillion Erkrankten. Aber die Dunkelziffer wird sicherlich noch höher sein. Mhm. Sie produzieren und verschicken Medikamente, die die Seuche bekämpfen sollen. Ihre Partner sind kleine Stationen in Lateinamerika. Was berichten diese aus dem Cholera-Gebiet? Leider berichten diese Stationen, dass die Cholera ihren Lauf nimmt und langsam zum Dauerzustand wird. An und für sich kein Wunder bei den hygienischen Verhältnissen in Peru, denn das ist letztlich die Ursache, dass die Cholera trotz Bekämpfung weiter fortschreitet. Wenn man sich vorstellt, dass in Lima, der größten Stadt, circa 7 Millionen Einwohner, kein funktionierendes Kanalsystem existiert, dass die Wasserversorgung aus Tanks, die einmal in der Woche gefüllt werden, durchgeführt wird, dann ist es nicht erstaunlich, dass diese Krankheit so schnell nicht abklingt. Das heißt also, die Ursachenbekämpfung dürfte nicht nur von der ärztlichen Seite kommen, sondern sie müsste eigentlich auch die Ursachen packen, also Hygienezustände bekämpfen und sowas. Das ist richtig. Also mit Medikamenten kann man sofort helfen mit Antibiotika. Das ist das, was die Aktion Medio tut. Antibiotika, orale Flüssigkeitszufuhr, Salze, Kochsalzlösungen als Infusion. Aber sicherlich ist die Ursache zu bekämpfen. Und die liegt in den wirklich bedauerlichen Zuständen, in den bedauerlichen hygienischen Zuständen des Landes. Deswegen kann man also heute auch sagen, das ist im Prinzip in Lateinamerika eine arme Leute-Krankheit. Das ist richtig, das kann man so sagen. An und für sich hätte diese Krankheit schon viel, viel eher ausbrechen müssen. Wenn Sie sehen, drei Missionare, das erfuhr ich gestern, drei evangelische Missionare sind von Cochamarca aus unterwegs zu einer Station und essen eine Kleinigkeit. Ein 61 Jahre alter Missionar schafft es also am selben Tag nicht mehr in ein Krankenhaus zu kommen und stirbt. Zwei weitere schaffen es und werden in einem Krankenhaus gerettet. Man sieht also auch Leute, die mit Hygiene umgehen können und denn im normalen Tagesablauf mit solchen Dingen konfrontiert werden, sind in höchster Gefahr. Herr Grüter, ist da eigentlich Hoffnung in Sicht? Ich glaube schon. Und zwar insofern, dass man weiß, dass die Cholera durch Medikamente der Aktion Medeor zu bekämpfen ist. Aber man ist auch bereits dabei, Aufklärung zu betreiben, dass die Menschen ihre Hygiene besser wahrnehmen. Und es ist sicherlich falsch, wenn sich der Präsident vor die Kamera stellt und Fisch isst, um den Leuten zu demonstrieren, der Fisch ist nicht verseucht. Aber Aufklärung ist angesagt und das wird in unseren bekannten Stationen gemacht. Und von hier aus kann der Einzelne sicherlich finanziell helfen. Sicherlich kann der Einzelne hier helfen. Wir brauchen Spenden auf das Sparkassenkonto Dönisforst 1000. Und diese Medikamente helfen denn dem Erkrankten vor dem Sterben. Also nochmal, Aktion Media, ein Konto bei der Sparkasse in Tönisforst, Kontonummer 1000. Ja, richtig. Die Aktion Medior, deutsches Medikamentenhilfswerk. Alles klar. Ich danke Ihnen, Herr Grüter. Ich bedanke mich auch. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Die Bee Gees um 7:26 Uhr, Tragedy. Wie wär's mit der Geschichte von den Vögeln und den Bienen? Von den Vögeln, ja, dass wir uns richtig verstehen. Jewel Arkins in 2 Minuten. Oh, love, let me tell you about the birds and the bees and the flowers and the trees and the birds and the bees and the flowers and the trees about the birds and the bees. RTL aktuell, das Wetter. Um 7.31 Uhr heute Vormittag ist es bewölkt und zeitweise muss mit Regen gerechnet werden. Gegen Mittag klart es dann auf. Dennoch bleibt eine hohe Regenwahrscheinlichkeit bestehen. Bei schwachem Wind aus Süd steigen die Temperaturen bis auf 12 Grad und die weiteren Aussichten, es bleibt wechselhaft. Die aktuellen Werte von heute früh: Köln, Essen, Düsseldorf und Trier 8 und Saarbrücken und Luxemburg 7 Grad. Der RTL Verkehrsservice. Nordrhein-Westfalen, A4 von Aachen in Richtung Olpe zwischen Kerpenbuhr und Kreuz Köln-West. 6 Kilometer Stau nach einem Verkehrsunfall. Gütersloh Kreisgebiet. Eine Nebelbank mit Sichtweiten unter 50 Meter behindert den Verkehr. Fahren Sie bitte vorsichtig. Rheinland-Pfalz und Saarland keine Meldungen. Gute Fahrt. Die Schlagzeilen. Signal. Mehr als 100.000 Metaller sind heute zum Warnstreik aufgerufen. In Nordrhein-Westfalen erscheinen viele nicht am Arbeitsplatz. Gespräche. Katholiken und Protestanten in Nordirland setzen sich an einen Tisch. Nach über 20 Jahren Bürgerkrieg soll Frieden geschlossen werden. Aus und vorbei. Der letzte Trabi rollt heute vom Band. An seiner Stelle werden jetzt Volkswagen produziert. Und mehr dazu in den Nachrichten. Nichts dagegen, bringt man ein paar rüber. 6.35 Uhr, RTL, guten Morgen, Deutschland. Sailor war das mit Girls, Girls, Girls. Diese Platte hier heißt Always. Always Girls wäre auch nicht so schlecht, ne? Atlantic Star ist das und es wird 6, 7 Uhr und gleich 6:36 Uhr sein. Girl, you are to me all that a woman should be and I dedicate my must have been sent from up above, and I know you'll stay this way for always. And we both know that our love will grow and forever. It will be. It will be you and me. und gleich 39 RTL. Guten Morgen, Deutschland. Keine zu großen Sprünge bei der Lohnpolitik, keine zu großen Erhöhungen bei den Tarifverhandlungen. Das ist der Rat der 5 Wirtschaftsweisen in ihrem neuen Jahresgutachten. Bundeswirtschaftsminister Jürgen Möllemann bekräftigte gestern diesen Rat an Arbeitgeber und Gewerkschaften. Die Arbeitgeber freuten sich ebenfalls, die Gewerkschaften dagegen waren sauer. Denn sie versuchen in den gerade laufenden Tarifverhandlungen möglichst viel für die Beschäftigten in der Metallindustrie herauszuholen. Gestern aber kamen sie nicht weiter, darum sind heute Warnstreiks in den Tarifgebieten im Westen Deutschlands angesagt. Am Telefon ist Klaus Zwickel, zweiter Vorsitzender der IG Metall und zuständig für die Tarifpolitik. Guten Morgen, Herr Zwickel. Guten Morgen. Herr Zwickel, die Stimmung am Verhandlungstisch gestern soll teilweise gereizt gewesen sein. Wieso kam es dazu? Nun, das ist verständlich, dass in der Zwischenzeit die Stimmung gereizt ist. Sehen Sie, wir verhandeln seit über 5, 6 Wochen. In allen Tarifbezirken haben wir mehrere Verhandlungen hinter uns. Und am Verhandlungstisch hat sich über das Angebot von 4% hinaus bisher nichts bewegt. Und daher wird ab heute, nachdem die Friedenspflicht beendet ist, bundesweit in allen Tarifbezirken mit massiven Warnstreiks begonnen. Und die Warnstreiks werden so lange fortgesetzt, bis sich die Arbeitgeber am Verhandlungstisch bewegen. Wo genau soll heute überall die Arbeit ruhen? Das ist in allen Bundesländern, in allen Westbundesländern, egal ob nun in Nordrhein-Westfalen, im Bereich Küste, in Nordwürttemberg, Nordbaden, in ganz Baden-Württemberg, in Bayern, in Hessen, überall wird es zu Warnstreiks kommen. Für Anfang Mai, so heißt es, sei der Schwerpunkt der Warnstreiks geplant. Was heißt das konkret? Nun, wie gesagt, wir beginnen heute, aber die Planungen gehen in den Mai hinein. Das heißt, es wird zu mehreren Warnstreikphasen kommen, dann, wenn dies erforderlich ist. Mhm. Werden die laufenden Tarifverhandlungen auch Thema der Kundgebungen morgen am 1. Mai sein? Aber mit Sicherheit. Der 1. Mai wird zwangsläufig eine ganz aktuelle Bedeutung bekommen durch diese unnachgiebige Haltung der Arbeitgeber, sowohl in der Druckindustrie als auch in der Metall- und Elektroindustrie. Denn sehen Sie, in beiden Bereichen haben wir ja die Tatsache, dass sowohl in den zurückliegenden Jahren die Betriebe, die Unternehmen hervorragende wirtschaftliche Bedingungen hatten, gute Gewinne gemacht haben. Das wird auch für das laufende Jahr zutreffen, dass auch hier mit erneuten dicken Gewinnen zu rechnen sein wird. Und angesichts dieser hervorragenden Bedingungen ist das von den Metallarbeitgeber genannte 4% Angebot eben Ausdruck tiefster Missachtung gegenüber den Beschäftigten in der Metall- und in der Druckindustrie. Ja, nun gibt es ja aber eine neue Situation, leicht abgeschwächtes Wirtschaftswachstum im Westen und vorläufig eine weitere Verschlechterung im Osten. Das ist ja wohl zu erwarten. Was wollen die Gewerkschaften morgen bei den Umzügen dazu sagen? Wenn Sie dieses Frühjahrgejammere, das erleben wir praktisch bei jeder Tarifauseinandersetzung. Und all diejenigen, die uns Ratschläge geben, dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bescheidener sein sollen, all diejenigen leben ja selbst wie die Maden im Speck. Und deshalb sagen wir, behaltet eure Weisheiten für euch. Wir wissen, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer spüren das täglich selbst in den Betrieben, dass es den Unternehmen gut geht, dass die Kassen voll sind. Und deshalb ist klar, ihr Wollen, nichts geschenkt zu bekommen, sondern sie wollen jetzt von dem, was sie erwirtschaftet haben, ihren gerechten Anteil. Und das gilt also auch für den Osten Deutschlands, meinen Sie? Für den Osten Deutschland haben wir Tarifverhandlungen hinter uns und Abschlüsse gemacht und haben dort erreicht, dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, das gilt für die Metall-, Elektro- und Stahlindustrie, prozentual von Jahr zu Jahr an der Lohnentwicklung in Westdeutschland beteiligt werden und 1994 dann gleiche Lohnbedingungen in ganz Deutschland erreicht sind. Klaus Zwickel war das, zweiter Vorsitzender der IG Metall, zu den Warnstreiks, die heute beginnen sollen. Love me do, oh, love me do. Love. bei zeitweisem Regen. Gegen Mittag klart es sich dann zwar etwas auf, aber es muss weiterhin mit Regen gerechnet werden. Bei schwachem Wind aus Süd steigen die Temperaturen bis auf 12 Grad. Und die weiteren Aussichten, es bleibt wechselhaft. Der RTL Verkehrsservice. Nordrhein-Westfalen, A4 von Aachen in Richtung Olpe zwischen Kerpenbur und Kreuz Köln-West. 6 Kilometer Stau nach einem Verkehrsunfall. Rheinland-Pfalz und Saarland keine Meldungen. Gute Fahrt. 6 Kilo Stau in Nordrhein-Westfalen. I know you broke up with him, and your heart's still on the shelf. Over 2 years for me, and I'm still not quite myself. You can't be with someone new, and you can't go back to him. You're beginning to realize that it's sink or swim. I see you around sometimes, my heart just melts. You're looking like if you had your wish, you'd be somewhere else. And it just breaks my heart to see you here this way. Someday I'll get the nerve of love sometimes, but it never blooms. I've been around this block a time or two. I made some big mistakes, but girl, I promise you, I promise you, this is the 'cause it won't be long till your little heart is on me. Yeah. Oh, that you'll have to spend. Just give me a chance, darling, to show you how. Don Henley ist das The Last Worthless Evening, der letzte wertlose Abend. Ich hoffe, dass Bertie Vogts das nicht gerade singt. Bertie Vogts bereitet sich nämlich zusammen mit der deutschen Fußballnationalmannschaft in Hannover auf das Länderspiel Deutschland-Belgien vor, das morgen stattfindet. Und mit dabei ist Benno in Hannover. Guten Morgen, Benno. Ja, moin, Stefan. Ja, wie sieht's denn aus? Ich glaube, nicht so gut. Ne? Bertie hat ein langes Gesicht gezogen. Ja, gestern Abend, da hat es ihn doch erwischt, nachdem bislang strahlender Sonnenschein geherrscht hat. Aber gestern Abend beim Training draußen vor den Toren von Hannover in Basinghausen im Leistungszentrum, da hat er zweimal wirklich dumm geguckt und einen echten Flunsch gezogen, weil nämlich zwei Spieler richtig was abbekommen haben. Der Jürgen Klinsmann hat sich auf dem holprigen Hasen die Haxen verdreht und kurz hinterher auch noch der Thomas Doll. Die mussten auch beide das Training abbrechen. Anbei hat der Uwe Bein von Frankfurt den Ball auch noch richtig voller Schmackes mitten in die Schnüsse gekriegt. Aber das ist natürlich nicht so schlimm. Aber der Jürgen Klinsmann und Thomas Doll, das sah nicht allzu gut aus. Die haben dann das Training, wie gesagt, abgebrochen und sind dann von den DFB-Masseuren und DFB-Ärzten sofort in Empfang und in Behandlung genommen worden. Wir haben dann natürlich abends keinen Zugang mehr zur Mannschaft und müssen also abwarten, inwieweit sich das Ganze entwickelt hat. Der Jürgen Klinsmann hat mir noch schnell gesagt, er hat sich da wohl die Bänder ein bisschen überdehnt. Das kann von heute auf morgen weggehen, das kann aber auch urplötzlich schlimmer werden. Also wie das weitergeht, das erfahren wir heute Mittag gegen 12 Uhr. Dann finden die üblichen Pressegespräche wieder statt. Heute Morgen wird nicht trainiert und die Mannschaft hat sich da in Bente, ist sie genau, abgeschottet, da kommen wir nicht dran. Übrigens beim Training gestern Abend fast 2000, fast noch mehr Zuschauer als 2000, richtig ganz tolle Stimmung. Sowas habe ich lange nicht mehr erlebt. Wenn die Nationalmannschaft irgendwo aufgetreten ist, hängt wohl damit zusammen, dass Hannover doch leider Fußballprovinz geworden ist. Es gibt hier ein wunderschönes Stadion, das ja morgen Abend ausverkauft sein wird. Aber in der ersten Liga spielt halt keiner mehr und dann sind die Leute regelrecht süchtig auf Fußball und das hat sich gestern Abend niedergeschlagen, eben wie gesagt beim Training, als da mehr als 2000 Menschen gekommen sind. Das müsste ja eigentlich auch gute Stimmung gemacht haben, oder nicht? Mal abgesehen vom Verletzungspech. Ja, war so. Nicht? Also die Kinder haben richtig Lärm gemacht und waren also sehr, sehr viele Kinder dabei und die sind dann auch hinterher alle zu ihrem Recht gekommen, als das Training beendet war. Dann sind natürlich alle auf den Acker gelaufen, aufs Feld gelaufen und die Nationalspieler haben dann auch recht geduldig Autogramme geschrieben. Also das war alles in Ordnung. Ich gehe auch davon aus, dass die Stimmung morgen Abend im Niedersachsenstadion erste Sahne sein wird, denn Hannover hat ein sehr, sehr begeisterungsfähiges Publikum. Das hat man hier schon ein paar Mal erlebt. Ich glaube schon, dass da morgen Abend richtig die Post abgehen wird. Was glaubst du denn? Eine Chance gibt es ja natürlich in jedem Fall. Sind die Belgier ein Problem oder nicht? Ja, die werden schon ein Problem sein. Davon gehe ich eigentlich aus. Denn erstens mal kämpfen sie um ihre letzte Chance. Wenn die auch nur ein Unentschieden nur erzielen, dann sind sie weg vom Fenster. Eine Mannschaft kommt ja nur weiter aus unserer Gruppe, Luxemburg, Wales, Belgien und eben Deutschland in die Endrunde. Und wenn die Belgier einen Punkt abgeben, sind sie weg vom Fenster. Zweitens ist es ja so, wenn man gegen den amtierenden Weltmeister antritt, dann ist man immer hochgradig motiviert. Drittens ist es so, der Guy Thijs, der Trainer der Belgier, hat die älteren Spieler aussortiert. Ich nenne da mal Jan Keulemans als Beispiel und hat eben, weil die EM-Chancen, Qualifikationschancen nur noch gering sind, hat er junge, hungrige Spieler reingeworfen und wie das so geht. Die wollen sich natürlich gegen den Weltmeister profilieren. Ich glaube schon, dass da die deutsche Mannschaft Schwierigkeiten haben wird, aber andererseits, unsere Mannschaft steht, die ist routiniert genug, um sich durchsetzen zu können. Ich persönlich habe mal einfach mal ganz locker vom Hocker getippt, dass sie mit 2 Toren Unterschied gewinnen wird. Hoffen wir das Beste, drücken wir die Daumen, Benno, wir sprechen uns spätestens nach dem Spiel wieder. Tschüss. Ja, Stefan, tschüss. 22 RTL Guten Morgen Deutschland. Er hat Aufträge über Aufträge und er löst sie auf seine eigene Weise. Die Rede ist von Jerry Cotlett, dem Hausdetektiv von RTL. Mit einem in Richtung Wuppertal zwischen Kreuz Recklinghausen und Kreuz Herne 3 Kilometer Stau. Rheinland-Pfalz und Saarland keine Meldungen, weiterhin gute Fahrt. Die Schlagzeilen. Streik. Die ersten Metaller haben ihre Arbeit niedergelegt. Die IG Metall erwartet empfindliche Produktionsverluste. Verbot. Schluss mit der Produktion von FCKW. Das will heute das Bundeskabinett endgültig beschließen. Hoffnung. Katholiken und Protestanten aus Nordirland setzen sich an einen Tisch. Über 20 Jahre Bürgerkrieg sollen beendet werden. Mehr dazu in den Nachrichten um 9. Und hier das Reisewetter. Moskau stark bewölkt und Schauer bei 7 Grad. Warschau bewölkt 8. Stockholm 4 Grad, stark bewölkt und Schauer. Fürs Finanzamt. Ich frag mich, ob das ewig so weitergeht. Ich bin reif, reif, reif, reif für die Insel. Ich bin reif, reif, reif, überreif. Und ich frag mich, warum ich noch da bin. Fürs Aussteigen bin ich ein Wort zu weit. Hasen schon, wird mir im Morgen flott. Mein Leben kostet nicht mehr, als ich verdien. Meine ganze Energie geht ab für Sachen, die ich gar nicht brauch. Für Sachen, ohne die ich sicher glücklicher bin. Ich bin reif, reif, reif, reif für die Insel. Ich bin reif, reif, reif, überreif. Und ich wundere mich, warum ich noch da bin. Fürs Aussteigen bin ich scheinbar. Ich auch, ehrlich gesagt, wenn ich rausgucke, könnte ich mir auch einen schönen Urlaub auf einer Insel vorstellen. Draußen ist Nebel und es regnet, meine Damen und Herren, wir sind beim Wetter. Jawohl, das ist noch wirklich nichts gewesen in diesem April. Die ganze Obsternte ist erfroren und die Menschen haben immer noch die Wintermäntel an und so weiter. Es ist am Telefon Kalli Nordrott vom Deutschen Wetterdienst in Offenbach. Guten Morgen, Herr Nordrott. Guten Morgen. Eine ganz zaghafte und vorsichtige Frage, wie wird denn der Mai werden? Also wie der ganze Mai werden wird, das kann man natürlich jetzt noch nicht sagen. Wir sind ja gerade mal in der Lage, für eine knappe Woche einigermaßen verlässlich das Wetter vorherzusagen. Mhm. Aber versuchen Sie mal so eine Prognose, zumindest für die nächste Woche, Herr Nordrott. Ja, wenn ich das mache, dann bin ich eigentlich auch reif für die Insel. Denn was uns bevorsteht, sieht wirklich sehr unangenehm aus. Zurzeit zieht ein Tief vom Ärmelkanal über die Benelux-Staaten nach Deutschland. Und das bedeutet, dass zumindest der 1. Mai-Feiertag schon mal völlig versaut ist. Es wird praktisch in ganz Deutschland Dauerregen geben, mit wenigen Ausnahmen. Vielleicht in Norddeutschland, Schleswig-Holstein sieht es ein kleines bisschen günstiger aus. Aber auch da wird es nicht trocken bleiben. Und auch die Temperaturen sind ganz im Keller. Wir werden die 10-Grad-Marke morgen wahrscheinlich nirgendwo überschreiten. Herr Nordrott, ist denn nicht irgendwo so eine kleine Besserung in Sicht, so in weiter Fernen Azorenhoch oder wie die Dinger heißen? Ja, das Azorenhoch, das ist weit, weit draußen bei den Azoren, wo es auch hingehört. Und um das Azorenhoch rum wird ein Tief nach dem anderen zu uns gelenkt. Und das bedeutet, dass auch für die, praktisch für die ganze erste Maiwoche nasses und kaltes Wetter angesagt ist. Normal ist das aber nicht für die Jahreszeit, da sind wir uns einig. Nee, da sind wir uns nicht einig. Das ist so, dass die Spannbreite bei uns unglaublich groß ist. Wir hatten letztes Jahr sehr schönes Wetter Anfang Mai. Dafür war der ganze April verregnet. Dieses Jahr hatten wir wenigstens die erste Aprilhälfte schön. Die zweite Aprilhälfte war, wie Sie vorhin sagten, viel zu kalt. Na, also normal ist bei uns eigentlich nichts, weil die Variationsbreite um diese Jahreszeit noch unglaublich groß ist. Mhm. Gibt es irgendwelche Prognosen, was so den Sommer betrifft? Wird der vielleicht etwas besser werden, wenn der Frühling nicht so doll ist? Nee, da kann man nichts sagen. Ne? Da kann man keine Rückschlüsse ziehen. Das geht nicht. Ne? Also gut, was werden wir dann machen? Einen kleinen Sonnentanz oder sowas? Ja, oder ins Solarium gehen. Oder im Bett. Ganz einfach im Bett bleiben morgen. Gut, Herr Nordrott. Ich hätte gehofft, wir hätten bessere Nachrichten von Ihnen aus Offenbach. Aber trotzdem, vielen Dank zunächst mal. Bitte sehr. Thank you. cause she doesn't really trust him. She's dreaming of someone to love. All you need is someone to love you. All you need is someone to love. She cares and he cares about the ones who really love them. He knows and she knows that she'll finally have to trust him. She's dreaming of someone to love. All you need is someone to love you. All you need is someone to love. Another, their love will bind them. They'll never need another lover. They're dreaming of someone to love. Viertel vor neun ist es RTL Guten Morgen Deutschland. Es fängt an wie ein Titel von den Rolling Stones, ist es aber nicht. Es sind die Four Tops. Und gleich 48, RTL Guten Morgen Deutschland. Es gibt was Neues von den Dire Straits, von der Gruppe rund um Sänger und Gitarrist Mark Knopfler. Was genau, erzähle ich Ihnen gleich nach der Werbung. Luxair Tours im Programm. Abflüge jeden Samstag ab Luxemburg. Luxair Tours. Ferien ohne Bedenken. 10 von 9, RTL Guten Morgen Deutschland. 6 Jahre nach Veröffentlichung ihres letzten Studioalbums Brothers in Arms bringen die Dire Straits demnächst eine neue LP heraus. Eine gute Nachricht, finde ich. In der ersten Maiwoche nehmen wir den letzten Song auf, anschließend wird abgemischt. Das sagte Saxophonist Chris White, als er seine erste Soloplatte übrigens vorgestellt hat, die da heißt Shadow Dance. Die neue Dire Straits LP soll im Spätsommer erscheinen. Anschließend geht die Gruppe Ende dieses, spätestens Anfang nächsten Jahres, auf ausgedehnte Welttour. Eine gute Nachricht. Hier sind sie mit Sultans of Swing, ein Riesenhit. You get a shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime. Sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. Alright, when you hear the music ring, well now you step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain, they hear the jazz go down. competition in other places. But the horns, they blowing that sound way on down south. Guitar George, he knows all the chords. Mighty strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry or sing. If then an old guitar is all he can afford, when he gets up under the lights to play his thing. Sechs Minuten vor neun, das war's von RTL Guten Morgen Deutschland. Zusammen mit den Dire Straits und Sultans of Swing möchte ich mich verabschieden. Beim Jochen übrigens geht's heute nach Kreta. Da wohnen die ganzen Kretins oder was? Naja, das muss zurückgehen, das stimmt natürlich nicht. Also eine tolle Reise nach Griechenland können Sie jetzt gewinnen. In 3 Stunden, ein Tag wie kein anderer. Mit dem Jochen viel Spaß und tschüss.